MDR Kultur am Vormittag. Ja, und das wird eine tierische Geschichte, denn wir stellen fest, Hunde haben Besitzer, Katzen haben Personal. So ein weit verbreiteter und beliebter Karlauer. Viele prominente Künstler wie Ernest Hemingway oder Axel Eggebrecht waren den Katzen geradezu verfallen. Aber nicht alle Menschen lieben Katzen. Und was passiert, wenn man sich zwischen Katzen und Menschen entscheiden muss? In der Weltwoche vom 21. April 1976 hat Patricia Highsmith in einem Interview Folgendes gesagt: Wenn ich in einer Straße eine hungernde Katze und ein hungerndes Kind träfe, ich würde, wäre ich unbeobachtet, die Katze füttern. Du hast Hunger. Alles für die Katz. Hast du Hunger? Feature von Judith Burger. Oh. Ist das hier genehm? Das hier? Guck mal. Was haben wir denn hier? Sie ist alles in allem eine Persönlichkeit. Persönlichkeit. Das Unbeliebteste, was es gibt. Sie ist zäh. Sie ist zäh. Nie zu verblüffen. Nie zu verblüffen. Mit kompasssicherem Ortssinn begabt. Zärtlich, zärtlich, nur aus freiem Entschluss. Nur aus freiem Entschluss. Gierig. Gierig. Unbestechlich. Unbestechlich. Fruchtbar. Sie bleibt der Ausnahmefall in unserer durchorganisierten Welt. Wenn der Schrei ihrer Kampfliebe unsere polizeilich geregelte Nachtruhe bricht, werden die grauglatten Mauern unserer Städte wieder zum Urwald. Schrieb einst Axel Eggebrecht, der auch wie Ernest Hemingway, Pablo Picasso oder Winston Churchill ein ausgewiesener Katzenfreund war. Derzeit schätzt die Verbrauchs- und Medienanalyse WUMA die Zahl der Katzenbesitzer in Deutschland auf rund 8 Millionen Menschen. Es heißt, Katzen suchen sich ihre Menschen selber aus. Meine erste Katze gehörte genau genommen meiner damaligen WG und nicht nur mir allein. Eines Tages in den frühen 90ern klingelte eine Hausbewohnerin an unserer Tür und hielt uns ein fiependes Bündel entgegen. Hier, könnt ihr haben. Das war Strulze. Mit vollem Namen Frau von Strulzdorf. Eine außerordentlich elegante Modelkatze. Weißes Fell mit grauen Applikationen. Sie war eine Dame von Welt. Und sie wusste das. Strulze befindet sich mittlerweile längst im Katzenhimmel. Jetzt hat Freddy bei mir zu Hause das Zepter übernommen. Freddy stammt aus einem Konnewitzer Wurf und liegt jetzt faul vor mir auf dem Teppich. Schwarz mit weißem Latz und weißen Pfoten. Er hat die weiß bestrumpften Hinterpfoten ausgestreckt und vornehm übereinander geschlagen. Und gähnt. Doch plötzlich bewegen sich seine Ohren wie zwei Radare. Da ist doch was. Hund und eine Katze treffen sich und unterhalten sich über ihr Herrschen. Und da sagt der Hund: Oh, ich habe Herrschen, ist ganz toll. Da gib mir Unterkunft, gib mir zu fressen. Das muss Gott sein. Da grinst die Katze ganz verschmitzt und sagt: Ich habe auch ein Herrschen. Der gibt mir Unterkunft, der gibt mir zu fressen, umsonst, ich muss Gott sein. Katzen erscheinen vielen überheblich. Gibt es deshalb Menschen, die Katzen nicht leiden können? Kaum ist die Frage ausgesprochen, outen sich viele aus meinem Bekanntenkreis mit Vorbehalten gegen die Katze. Katzen seien im Grunde doch nutzlos, sinnlos, völlig überschätzt. Ich lerne Olaf kennen. Es heißt, er ist Katzenhasser. Ich kann doch keine Katze also hassen, was ist das für Käse? So, ich bin da bodenständig und so ein blödes Vieh oder so und so weiter, wo andere das große Theater draus machen und schmunzle mich kaputt, wenn Leute dort, sagen wir mal, sich stundenlang mit ihrer Katze unterhalten. Sie wissen ja gar nicht, ob sie eine Deutsche haben oder eine Französische oder eine Polnische. Sie wissen ja gar nicht, wo die geboren wurde, ob die überhaupt Deutsch versteht. Ich schaue zu Freddy auf dem Teppich. Er ist immer noch alarmiert. Irgendwas hat er gehört. Seine Schwanzspitze klopft mit Nachdruck auf den Boden. Er ist auf 180. Natürlich rede ich mit meinem Kater. Er gehört doch zur Familie. Ein Tier kann doch kein Familienmitglied sein, Entschuldigung. Meine Familienmitglieder sind Verwandtschaft. Also, wenn es dann so weit geht, sagen wir, dass Tiere zu Familienmitgliedern erklärt werden, da kommen wir doch langsam in den lustigen Bereich. Freddy gehört zur Familie. Basta. Schließlich tragen wir die Verantwortung für ihn. Er soll es gut haben bei uns. Früher, ja, da mussten die Katzen noch schuften. Viele Katzen haben ja richtig gearbeitet, also einige als Fotomodels, als Filmstars und natürlich als Mäusefänger. Sie waren angestellt bei der britischen Armee, bei den Postämtern waren Katzen richtig angestellt. Also was heißt, sie waren etatisiert, Katzenfutter, Tierarztrechnung und so weiter waren vorgesehen, weil die Mäuse sonst an die Postsäcke rangegangen wären, das Papier zerbissen hätten und sowas alles. In Bibliotheken waren Katzen angestellt, ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber es gab tatsächlich Etats, die vorgesehen waren für die Fütterung und die Pflege der Katzen. So, und eine der Working Cats in der Geschichte waren eben auch die Schiffskatzen, die auf den Schiffen eben ihren Job gemacht haben und Mäuse gefangen haben. Detlef Blum, Schriftsteller, Verleger und Fotograf aus Berlin, ist großer Katzenkenner. In seinem Berliner Arbeitszimmer, in dem wir sitzen, gibt es ein ganzes Regal, in dem allein nur die Bücher über Katzen stehen, die er veröffentlicht hat. Eines davon handelt von den Schiffskatzen. Also die Geschichte der Schiffskatze liegt ein bisschen im Dunkel der Geschichte. Aber es gibt plausible Vermutungen darüber, wie die Katze aufs Schiff gekommen sein könnte. Man rechnet etwa um 1000 vor Christus war die Katze in Ägypten ja schon domestiziert. Und sie war nicht nur domestiziert, sie galt als göttliches Tier. Und es gab dort zu dieser Zeit das Volk der Phönizier, die ein Seefahrervolk, die das ganze Mittelmeer bereist haben und gehandelt haben dort mit allen Anrainern des Mittelmeerraums. Und die Phönizier haben natürlich auch mit Ägypten gehandelt, Waren importiert, Waren exportiert und haben mit Sicherheit die Katze dort kennengelernt. Also haben die Phönizier den Ägyptern Katzen geklaut, was übrigens auf Todesstrafe verboten war, um sie zum Schutz gegen Ratten und Mäuse auf ihren Schiffen einzusetzen. Man war ja wochenlang unterwegs. Es gab ja im 13. oder 14. Jahrhundert sogar schon versicherungsrechtliche, gesetzliche Regelungen, die vorschrieben, dass man eine Katze an Bord haben musste, wenn man in See stach. Wenn man das nicht hatte, dann war die Gefahr, dass wenn die Ladung kaputt ging, dass keine Versicherung dann den Schaden ersetzte. Und deshalb gab es, weil ja ab und zu mal Schiffskatzen auch an Bord starben, und deshalb gab es in allen großen Häfen Schiffsausstatter, die gab es schon immer mit den entsprechenden Materialien, die hatten auch Katzen. Wenn eine Schiffskatze auf dem Schiff unterwegs starb, dann griff der Versicherungsschutz trotzdem, wenn das mit der Ladung passierte. Aber der Kapitän musste dann am nächsten Hafen eine neue Katze besorgen und musste das auch dokumentieren. Berühmte Schiffskatzen. Die Geschichte der berühmten Schiffskatze Oskar. Die Schiffskatze Oskar stach 1941 mit dem größten und unsinkbaren Schlachtschiff seiner Zeit in See, mit der Bismarck. Doch dann zerstörten britische Jagdflugzeuge die Bismarck. 2104 Mann starben. Oskar aber wird auf einem schwimmenden Brett entdeckt und von dem britischen Schiff Cossack gerettet und an Bord genommen. Als die Cossack wenig später von einem deutschen U-Boot versenkt wird und fast die ganze Besatzung dabei stirbt, kann sich Oskar wieder auf eine schwimmende Planke retten. Oskars nächste Station ist nun ein Flugzeugträger der britischen Armee. Ja, und tatsächlich wird dieser Flugzeugträger auch wieder von einem deutschen U-Boot versenkt. Und wieder wird Oskar gerettet. Und als er dann wieder in Gibraltar war, kam ein britisches U-Boot und das war auf der Suche nach einem Schiffskater. Und der Kapitän ging zum Hafenmeister, weil er gehört hatte, dass dort ein sehr erfahrener Schiffskater Dienst tat und hat sich nach dem erkundigt. Aber als er dann erfuhr, wie der Kater hieß, hat er Abstand genommen davon, den Kater zu engagieren. Denn inzwischen hatte sich in der ganzen britischen Marine herumgesprochen, die Geschichte dieses deutschen, vermeintlich deutschen Katers, der inzwischen mit dem Namen Unsinkable Sam bekannt war, also der unverwundbare, der unsinkbare Kater. Und als der Kommandant dieses U-Bootes erfahren hatte, dass der Einzelkater, der in Gibraltar als Schiffskater zur Verfügung stand, ausgerechnet Oskar war, da hat er darauf verzichtet, weil er gesagt hat, nee, also den nehmen wir nicht an Bord. Ende der Geschichte der berühmten Schiffskatze Oskar. Das Leben der Schiffskatzen ist mit dem Leben von meiner Katze heute überhaupt nicht zu vergleichen. Die Katze von heute besitzt Kuschelhäuschen und Kratzdackel. Es gibt unzählige Sorten von Futter und Leckerlis. Es gibt Katzentherapeuten, Katzenpsychologen und Katzenheilpraktiker. In der Schweiz und in Luxemburg ist die Tierwürde sogar im Gesetz verankert. Ins Katzencafé würde Olaf wohl niemals gehen. In Leipzig gibt es den Katzentempel. Das Café ist auf Geben und Nehmen ausgerichtet. Wer hierher geht, um etwas zu essen und zu trinken, darf die Katzen streicheln, die hier wohnen. Vorausgesetzt, diese wünschen es. Alles hier ist auf die Tiere abgestimmt. Überall gibt es Kuschelkissen, Hängematten, Kratzbäume, Rückzugsorte. Fusselrollen liegen bereit, damit die Bedienung keine Haare in die Küche trägt. Was für ein riesengroßer Aufwand für die 6 Katzen, die hier leben. Das Wohl der Menschen steht doch über Wohl der Tiere, oder nicht? Oder habe ich das Grundgesetz falsch verstanden? So muss man es ja mal sehen. Ich glaube einfach auch, dass das urbane Leben einfach zugenommen hat. Dass viel diese vom Land in die Stadt. Dadurch hat sich die Einstellung zu Tieren und also speziell zu Haustieren, glaube ich, einfach gewandelt. Die werden dann halt einfach mehr umsorgt. Ich glaube, das hat schon damit was zu tun, mit dem demografischen Wandel zu tun. Es gibt einfach mehr ältere Leute, die einsam sind. Und dann ist vielleicht eine Katze oder eben auch ein kleiner Hund genau das Richtige, um sich gut zu fühlen. Und es ist ja auch so, dass Tiere einen, also das Leben lebenswerter machen einfach. Ja, Schatz. Ja, genau. Ja. Das sagt Anna, die gemeinsam mit ihrem Freund Robin das Katzencafé betreibt. Alles, was sie in ihrem Café anbieten, ist vegan. Ein Steak auf dem Teller und gleichzeitig eine Katze streicheln. Das geht für sie nicht zusammen. Da aber Katzen reine Fleischfresser sind, bekommen sie selbstverständlich Fleisch als Futter. Das ist Bandas großer Bruder. Die sind beide aus Rumänien. Mit Petro haben wir so ein bisschen Probleme. Er hat eine chronische Zahnfleischentzündung. Petro. Gerettete Straßenkatzen aus Rumänien oder anderswo. Dieses Thema begegnet mir immer wieder. Menschen, die weder Mühen noch Kosten scheuen, um kranke, verwahrloste Tiere aus dem Ausland nach Deutschland zu holen, sie medizinisch versorgen und ihnen ein neues Zuhause vermitteln. Da kommt natürlich sofort der Gedanke, sind nicht erstmal die Menschen, denen es nicht gut geht, wichtiger? Anna sagt dazu, wenn sich jemand um die Straßenkatzen kümmert und damit um die Probleme, die diese verursachen, bleiben wieder mehr Ressourcen übrig für die anderen Herausforderungen in der Gesellschaft. Jeder wirkt da, wo er kann. Olaf hingegen findet, dass so ein Engagement in anderen Bereichen der Gesellschaft sinnvoller sei. Die ganze Katzenthematik sind doch eigentlich Wohlstandsprobleme. Das muss ich mal so sehen. Ne? Und mit Blick auf den Hunger der Welt, ja, da sind doch die Müllberge und die Futterberge der Katzenindustrie oder der Heimtierindustrie eine riesige Ressourcenverschwendung. Denn bei einer wachsenden Weltbevölkerung, da brauchen wir doch diese Ressourcen für die Nutztiere. Na, ich gehe jetzt bloß hinter, ja, und würde dann erstmal reingehen, das Futter holen. Das habe ich schon auf dem Flur stehen. Und dann gehen wir an die Futterstelle hinter. Alles klar. So machen wir. Menschen, die sich für Straßenkatzen aufopfern, gibt es auch in Leipzig. Und da werden die Ohren schon gespitzt. Simone Fleischer, eine von Leipzigs zahlreichen sogenannten Futterstellen-Tanten, schätzt die Zahl auf ca. 20.000 Straßenkatzen. Wie dicke ist die Violetta? Die dicke ist die Violetta. Da ist aber Violetta noch schlank, weil ich habe noch eine bunte an der Futterstelle. Also. Warum Frau Fleischer sich um all die Straßenkatzen kümmert, kann sie gar nicht richtig erklären. Das ist eine Dauerpflegekatze von mir hier, die kleine Waschbärnase. Sie liebt halt Tiere und ist vor allem von Katzen fasziniert. Und wenn es diesen Katzen draußen nicht gut geht, dann scheut sie keine Mühen und Kosten. Wenn sie mit ihnen redet, wirkt es vertraut. Man kennt sich. Und man weiß, was man voneinander bekommt. Wo sich Frau Fleischers Futterstelle befindet, muss allerdings geheim bleiben. Das habe ich ihr versprochen. Denn es gibt viele Menschen, die solche Futterstellen mutwillig zerstören, weil sie etwas gegen diese Form von Tierliebe haben. Dabei hat Frau Fleischer nur Gutes im Sinn. Ihr Verein fängt kranke Katzen ein, um sie tierärztlich zu versorgen und lässt Streuner kastrieren, damit sie sich nicht noch mehr vermehren. Außerdem redet sie mit Katzenbesitzern Tacheles, wie sie sagt, wenn diese die Katzen nicht kastrieren lassen. Ja, genau. Ich erkundige mich, wie das läuft mit so einer Futterstelle. Hallo. Na, Futterstelle, ja. Na klar. Sie hat von haben wir überall. Von meinem Fleckie und von meinem Topsi einen dritten Bruder. Da wohnt auf der anderen Straße. Alles Wesentliche an ihr ist faum. Eine herrliche, amoralische Leere liegt in ihren Augen. Sie sind eisig, von beruhigend vollkommener Kreisrundung oder angemessenem Oval. In diesem geschlossenen Körper drängt kein Knochen sich bis zur Bemerkbarkeit vor. Er ist höhlenlos, so ungotisch wie möglich. Diese Unproblematik erklärt vielleicht manches von der Gleichgültigkeit, mit der die problemseligen, formverachtenden Deutschen die Katze behandeln, im Vergleich zu anderen Völkern. Irgendwann dachten wir in unserer WG damals in den 90ern, dass Strulze zu viel isst, weil sie immer dicker wurde. Aber dann lagen plötzlich 5 Katzenbabys im Schrank. Eines ihrer Kinder blieb bei uns, Pippi. Eigentlich Pippi Lotta von Pippwitz. Im Gegensatz zu ihrer Mutter eine grau getigerte, geradezu burschikose Katze, die wie ein Hund apportierte. Sie war extrem kuschelig und ließ sich sogar als Kopfkissen benutzen. Und sie war eine reine Wohnungskatze. Denn nach einem Sturz aus dem 4. Stock hatte sie panische Angst, auf die Straße zu gehen. Als ich die WG trennte, kam Pippi zu mir. Ein Bild von ihr hängt immer noch an meiner Wand. Ein paar Meter daneben sträubt jetzt Freddy seine Schnurrhaare nach vorn. Seine Pupillen weiten sich. Er guckt, als stünde Medusa leibhaftig vor ihm. Was hat er nur gesehen? Berühmte Schiffskatzen. Die Geschichte der berühmten Schiffskatze Simon. Der Schiffskater Simon tat im Jahr 1949 seinen Dienst auf dem britischen Kriegsschiff namens Amethyst auf dem Yangtze Kiang. Bei einem Angriff lief das Schiff auf eine Sandbank auf. Im Gefecht wurde auch Simon von einer Kugel getroffen. Man dachte, das Tier sei tot. Doch Simon erholte sich. Katzen haben schließlich mehrere Leben. Lange lag das Schiff auf der Sandbank fest. Die ganze Zeit unter Beschuss der chinesischen Truppen. Und wie das Schiff da so lag, kamen immer mehr Ratten an Bord. Es gab dort eine besonders große Ratte, die immer wieder kam und von den Soldaten auch beobachtet wurde. Und die haben sie Mao Zedong getauft. Und eines Tages kam es, wie es kommen musste. So wird jedenfalls berichtet, Simon traf auf diese Ratte und sie haben miteinander gekämpft und Simon hat die Ratte getötet. Und dadurch wurde er natürlich für die Soldaten zum absoluten Kriegshelden. Das Töten der Ratte mit dem Namen Mao Zedong ging als Nachricht um die Welt. In Zeiten des Kalten Krieges ein gefundenes Fressen für die Journalisten. Doch es kam noch besser. Auf der Rückfahrt der Amethyst nach England kam die Nachricht wie ein Paukenschlag. Simon würde mit der Dickin Medal ausgezeichnet werden. Die Dickin Medal war eine hohe Auszeichnung, die einzige Auszeichnung, die für Tiere vergeben wurde. Also für Tiere, die sich in Kriegszeiten besonders bewährt hatten. Das waren natürlich in der Regel Pferde oder Hunde oder andere Nutztiere. Es hatte noch nie vorher eine Katze diese Medaille bekommen und Simon sollte nun die erste Katze sein, die diese Medaille erhält. Und auf der Rückfahrt von Hongkong nach Plymouth hat die Amethyst natürlich an verschiedenen Häfen gehalten, um Proviant aufzunehmen, Wasser aufzunehmen und so weiter. Und daneben dieser Häfen muss es einen unglaublichen Presseauftrieb gegeben haben. Alle wollten Simon sehen, fotografieren und haben dies auch getan. Es gab Pressekonferenzen, wo der Kapitän Simon vorgestellt hat. Es gab wieder Autogrammstunden und alles Mögliche. Und es ging wirklich um die ganze Welt. Genießen konnte Simon seinen Ruhm aber nicht. In England ging es erstmal in Quarantäne. Und ein paar Tage vor Überreichung der Dickin Medal erkrankte Simon und starb. Am Ende erlag er doch noch den Folgen seiner alten Schussverletzung, die sein kleines Herz arg in Mitleidenschaft gezogen hatte. Ende der Geschichte der berühmten Schiffskatze Simon. Heutzutage gesteht man Tieren Gemüt und Schmerzen und Seele auch zu. Das war ja vor ein paar hundert Jahren oder vielleicht auch vor ein paar Jahrzehnten waren Tiere gefühllose Wesen. Mit denen konnte man machen, was man wollte. Kerstin Braun ist Tierheilpraktikerin mit Schwerpunkt Homöopathie. Sie beschäftigt sich auch mit der Ethologie, der Verhaltensforschung der Tiere. Sie hat bei ihren vielen Hausbesuchen die Erfahrung gemacht, dass die Verhaltensprobleme von Katzen meist gar nicht das Problem der Tiere sind, sondern das menschliche Verhalten gegenüber der Katze. Menschen tun alles für ihre Katzen, aber oft wissen sie nicht viel über die wahren Bedürfnisse der Tiere. Sie interpretieren Katzen zu sehr nach menschlichem Maßstab. Katzen aber wollen jagen, brauchen viel Sauberkeit und oft, was viele nicht einsehen, einfach nur ihre Ruhe. Und Kerstin Braun empfiehlt, man solle sehr wohl mit seinen Katzen reden. Dass Katzen wiederum mit uns reden, hat einen Grund. Katzen untereinander miauen eigentlich eher nicht. Oder pflegen nicht diese Art der Kommunikation. Die Kater bei diesen Stellungskämpfen sozusagen Da gibt es Lautäußerungen oder im Balzverhalten gibt es Lautäußerungen, das ja, aber nicht diese normale Verständigung, gehst du jetzt links an mir vorbei, willst du durch die Tür, soll ich zuerst gehen oder so. Das gibt es unter Katzen nicht. Aber Katzen sprechen mit Menschen interessanterweise. Das hat Verhaltensforscher zu der Annahme geführt, dass wir Menschen für die Katze eine Art Mutterrolle einnehmen. Wir versorgen die mit Fressen. Wir versuchen, dass alles so ein bisschen hübsch ist. Wir beschützen sie im Notfall auch manchmal. Und deswegen zeigen Katzen uns gegenüber Babyverhalten eigentlich. Denn Katzenmütter und Katzenkinder verständigen sich durch Lautäußerungen miteinander. Wie jede Katze jagt Freddy Vögel und Mäuse. Leider ist er oft sehr erfolgreich. Zart Beseitete bitte kurz weghören. Immer wieder finde ich blutverschmierte Federn, Vogelkrallen, Mäusehälften oder Mäuseköpfe in der Wohnung. Was ich aber ganz schlimm finde, ist, dass Katzen ihre Beute vor dem Fressen quälen, sich scheinbar an ihrer Todesangst ergötzen. Das macht sogar mein Freddy, trotz meiner liebevollen Erziehung. Ich habe bisher noch nie eine Erklärung für dieses Verhalten gefunden. Ein vermuteter und für mich auch relativ logischer Grund ist, Katzen haben ein sehr fein gestricktes Nervenkostüm. Im Gegensatz zum Hund ist die Katze ein Lauerjäger. Die Katze versteckt sich und lauert manchmal stundenlang vor dem Mauseloch, weil sie gehört hat, da ist jemand drin. Und es ist auch eine sehr starke Anspannung, wenn ich da eine Stunde sitze und darauf warte, dass dort jetzt das Näschen von der Maus sich zeigt. Und dann kann das Näschen auch wieder reingehen oder es geht wieder raus. Dann muss ich also überlegen, ist jetzt der geeignete Augenblick oder warte ich noch eine halbe Stunde? So, und wenn die Maus dann gefangen ist, entlädt sich sozusagen eine ganz große Anspannung. Es ist ein Bedürfnis der Katze, sich jetzt zu bewegen und diese Anspannung abzubauen. Scheinbar hat also auch dieses brutale Verhalten einen Sinn. Die Natur kennt kein richtig und falsch. Sie bestimmt einfach Regeln, egal ob die uns gefallen oder nicht. Wenn Freddy das also tun muss, dann muss ich es hinnehmen. Augen zu und durch. Sie als Autorin aus der Fraktion der Katzenfreunde bringen nicht die besten Voraussetzungen mit, um so eine kleine Sendung zu machen. Denn sie sind ja befangen und nehmen Standpunkt ein. Ein anderer Tierfreund könnte das sicherlich besser. Ja, ich bin befangen. Ich liebe Katzen. Meine dritte Katze hieß Molly. Wir haben sie aus einem Tierheim befreit. Alle anderen Katzen liefen panisch davon, als wir den Raum betraten. Molly blieb als einzige sitzen und sah uns mit einem Gesichtsausdruck an, der sagte, endlich kommt ihr mich abzuholen. Sie hatte weißes Fell und nur noch ein Auge. Über dem fehlenden, zugenähten Auge verlief ein grauer Fellstreifen. Eine Piratenkatze, sagte mein Sohn. Molly war da schon todsterbenskrank, aber das wussten wir nicht. Ich weiß noch, wie sie auf dem Küchenstuhl neben mir saß, wie selbstverständlich, und uns aufmerksam ansah. Ihr Blick sagte, wir sind Freunde, oder? Sie blieb 3 Monate bei uns, dann starb sie. Am Ende mussten wir ihr helfen zu gehen, weil sie so schwach war. Doch zurück zu Freddy auf dem Teppich. Da ist doch was. Von einem Moment auf den anderen hält Freddy inne, eingefroren in seiner Putzhaltung, das Maul noch geöffnet. Nee, doch nichts. Freddy gähnt. Putzt weiter, streckt sich, setzt sich kerzengerade hin, kringelt artig den Schwanz um seine Pfoten und gähnt. Ach, wenn man doch auch ein bisschen so leben könnte wie eine Katze. Einfach sein Ding machen. Aber haben Sie noch die lange Geschichte der Katze? Früher war sie ja mal eine Göttin. Na, eben. Und das erzählen Sie einem Atheisten. Klasse, das haut wieder hin. Haben Sie auch nicht mal eine Porzellankatze im Haushalt? Ich bitte Sie. Berühmte Schiffskatzen. Die Geschichte der unglaublichen Schiffskatze Mrs. Chippy. Mrs. Chippy stach am 8. August 1914 mit der Endurance, dem Schiff von Sir Ernest Henry Shackleton, aus dem Hafen von Plymouth in See. Shackleton brach damals zu seiner berühmten Antarktis-Expedition auf. Der Schiffszimmermann Henry McNish hatte Mrs. Chippy mitgebracht. Mrs. Chippy war beliebt. Man konnte sie auch täglich beobachten, wie sie einen sehr waghalsigen Spaß sich erlaubt hat, denn auf diesem Schiff befanden sich in Zwingern zwar, aber doch halbwilde Schlittenhunde, die man brauchte, um später auf der Antarktis die Durchquerung zu organisieren. Und Mrs. Chippy hat sich offenbar einen Spaß gemacht, auf den Dächern dieser Zwinger immer wieder lang zu spazieren und die Schlittenhunde damit in Rage zu bringen, die natürlich versucht haben, sie zu fangen, zu beißen und zu zerfleischen. Und Mrs. Chippy hat quasi bis aufs höchste Risiko getrieben. Das haben die Matrosen immer wieder beobachtet und haben ja sehr bewundernd über Mrs. Chippy geredet. Sie wurde, wie gesagt, von allen geliebt, verhätschelt und war eine offenbar sehr außergewöhnliche Schiffskatze. Doch Mrs. Chippy fand ein trauriges Ende. Die Endurance wurde vom Packeis eingeschlossen und zersplitterte. Die Mannschaft musste zu Fuß weiter durch die Antarktis und jeden Ballast zurücklassen, weil jedes zusätzliche Gramm die Hunde geschwächt hätte. So warf Ernest Shackleton auch seine goldene Uhr und das Zigarettenetui in den Schnee und gab den Befehl, Mrs. Chippy zu erschießen. Die Schlittenhunde hätten sie sonst sowieso zerfleischt. McNish hatte flehend darauf hingewiesen, dass Mrs. Chippy doch das Schiffsmaskottchen sei, worauf Shackleton nur antwortete: Wir haben kein Schiff mehr. Ende der Geschichte der unglaublichen Schiffskatze Mrs. Chippy. Gut, also die Katze, die ist gerade da drüben, hier in der Küche auf den Schrank gezogen. Seit ein paar Wochen. Und sitzt jetzt da oben. Die sieht man ja wirklich kaum. Ja, die hat sich da jetzt gemütlich gemacht in dieser, was ist denn das, so eine Art Backform oder so. Katzen sind überall. Auf der Straße, auf dem Schiff, im Café. Und auf dem Küchenhängeschrank. Ich bin zu Besuch bei Trico. Sie ist eine Küchenhängeschrankkatze. Trico sitzt ganz oben, etwa einen halben Meter unter der Decke und schaut zu uns runter. Genauso wie die neugierigen alten Leute, die aufgestützt auf ein Kissen Stunden am Fenster verbringen. Die ist so schon immer ganz speziell. Die hat zum Beispiel, wenn man bei der eine Wurfkur machen oder irgendwie so eine Flohkur, irgendwas an ihr dran, ist sie für Wochen wie in ihrer Würde verletzt, sagen wir mal so. Also ich habe schon viele Katzen gehabt, aber die ist echt speziell. Und die verkriecht sich dann auch manchmal unter Büschen. Und diesmal hat sie den Schrank gewählt. Ist ja wirklich nicht viel Platz da oben. Nö, nö. Und ich habe mir jetzt schon langsam Sorgen gemacht. Aber ich habe versucht, sie runterzuholen mit Fressen, mit allem. Sie nicht gefüttert und irgendwann, die hat nicht gefressen. Also sie ist wirklich eigen. Und dann habe ich angefangen, dann oben auch zu fressen, ihr zu geben. Anka hat sich mit ihrer schrulligen Katze abgefunden. Ein paar Wochen lang musste sie sogar das Katzenklo hoch oben auf den Hängeschrank schieben. Inzwischen macht Trico ihr Geschäft zum Glück heimlich in der Nacht draußen. Es soll niemand sehen. Und wie sie da oben so sitzt, erinnert sie mich an etwas, was Detlef Blum gesagt hat. Das sind ja Beamte, also Katzen haben ja eine notorische Konstanz. Ne? Die haben einen Tagesablauf und von dem weichen sie nie ab. Ne? Das ist immer das Gleiche. Aber der geht sehr, sehr gut da oben. Ich gehe immer mal hoch und streichle sie und alles gut. Hast du da eine Leiter hier? Ja, ja, hier ist ein Tripp-Trapp von meiner Tochter und steigt da hoch. Es heißt, ein Spiegel könne nicht lügen. Unser Spiegel Katze lebt unter uns. Wir können ihn nicht ändern, nicht beeinflussen. Er ist ungebunden, ohne Vertrag mit uns. Wenn wir ihn auch für verpflichtet halten, uns Mäuse vom Hals zu schaffen oder sentimentalen Vogelgesang nicht zu stören. Im Ganzen sind wir in seinen Augen jedenfalls nicht wie in denen des Hundes allmächtige Götter, die nur der Atheist beißt, sondern große, fremde, schlechtmassige Tiere, mit denen man nur bei sorgsamster Vorsicht paktieren kann. Dann möchte ich auch noch darauf hinweisen, sagen wir mal, auf das Begehen fremder Grundstücke durch Katz. Alles für die Katz? Das ist ein weites Feld. Und das ist nicht für alle schön. Feature von Judith Burger. Würden Sie dann Katzengift auslegen, wenn Sie ein Grundstück hätten, wo ständig Katzen reinkommen und hinkacken? Nein, ich würde mir vielleicht was anderes einfallen lassen. Es sprachen zum Beispiel Jenny Langner, Nils-André Brünnig und Ilka Teichmüller. Bin ich noch in der Findungsphase. Eine Schrotflinte. Redaktion Katrin Ähnlich. Ton Holger König. Nein. Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Dagmar Palowski. Also Sie würden sich niemals eine Katze anschaffen? Regie Stefan Karnis. Nein, auf gar keinen Fall. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.